Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So tolle Musik hier in 1Live. Willkommen, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute wieder ganz frei und offen für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Karin und Karin ist 45. Hallo Karin. Hallo. Hallo Karin. Hallo Domian. Du hörst mich. Ich höre dich. Das ist schön. Und ich brauche dringend deinen Rat. Erzähl, was ist los? Also es ist so, es geht um meine Familie. Ich habe 8 Geschwister. Ja. Und also mein Vater und meine Mutter waren im Pflegeheim. Mein Vater ist am 29.06. gestorben. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Ja. Und ich habe ihn begleitet. Ich habe sie vorher auch gepflegt. Habe aber dann aus gesundheitlichen Gründen musste ich sie beide ins Pflegeheim geben. Mhm. Und wie gesagt, ich habe 8 Geschwister und jetzt wo mein Vater gestorben ist, also wir hatten das eigentlich ein bisschen abgesichert mit Beerdigungskosten und so weiter, aber das Kreissozialamt hat einen Teil der Sterbehilfeversicherung eingezogen. Ich habe dann das alles selber gedeckt, lebe aber selber von im Moment Arbeitslosengeld 2, kriege aber dann auch Erwerbsminderungsrente jetzt. Moment, da will ich gleich zwischenfragen. Du hast 8 Geschwister. 8 Geschwister. Und die haben sich nicht an den Beerdigungskosten des Vaters beteiligt? Nein. Was ist denn da los? Ja, das ist mein Problem, Domian. Also ich bin die jüngste von den 8. Haben die sich von auch den 9. Ja. Und ich habe damals halt gesagt, wir hätten es abgesichert. Ich war auch ganz froh, dass ich es irgendwie hingekriegt habe. Ich habe mich immer um die Eltern gekümmert. Mhm. Ich will mich da jetzt auch gar nicht privilegieren oder so. Ich habe früher sehr gut verdient. Haben die anderen sich denn auch ein bisschen um die Eltern gekümmert? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Überhaupt nicht? Nein. Und das Schlimme ist, Domian, als ich habe, nachdem meine Eltern dann so krank geworden sind und ich sie gepflegt habe, hatte ich eigentlich die Hilfe und Unterstützung. Jetzt geht unsere Computeranlage wieder kaputt. Ich ahne Schlimmes. Karin ist nicht da. Und dann versuchen wir ganz einfach mal einen nächsten Anrufer, den Jörg. Hallo? Ja, so musste es kommen. Es tut mir leid, meine Lieben. Es tut mir leid. Mein ganzer Bildschirm ist abgeschmiert hier. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Wir haben ein großes technisches Problem. Dieses bedeutet, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Musik machen müssen. Und ich hoffe, dass die Kollegen irgendetwas schaffen im Hintergrund, sofern es in der Macht der Kollegen steht. Versuchen wir zu improvisieren. Die unsere Computertelefonanlage ist kaputt, glaube ich zumindest. Und jetzt versuchen wir es über das alte Analogtelefon irgendwie zu arrangieren. Irgendjemand ist jetzt am Telefon. Hallo? Ja, hallo. Hier ist der Dirk. Der Dirk. Wie alt bist du, Dirk? Ich bin 38. 38. Um was geht's bei dir, Dirk? Meine Frau ist an Krebs erkrankt, haben wir vor 4 Wochen erfahren. Ja. Zum zweiten Mal jetzt mittlerweile. Was für eine Krebs, was für ein Krebs ist es? Also sie hatte Brustkrebs vor 3 Jahren, vor 3,5 Jahren. Und jetzt sind wieder bei einer Nachfolgeuntersuchung Metastasen an Hüfte, Wirbelsäule und Leber entdeckt worden. Wie alt ist deine Frau? Da ist nicht meine Frau, aber meine Freundin. Freundin? Wird jetzt 53. 53. Sehr schlechte Leitung. Bist du unterwegs? Ich sitze gerade im LKW. Ah, ich hab's mir schon gedacht. Wie hat sie denn jetzt diese erneute schlimme Nachricht aufgenommen? Ja, sie versucht ganz locker damit umzugehen. Aber ich meine, im Inneren, nehme ich mal an, wird es ja genauso gehen wie mir oder wie jedem, der schon mal an Krebs erkrankt ist. Ja. Und es dann erfahren hat. Also ich meine, ist nicht einfach. Das glaube ich. Was bedeuten denn jetzt diese neuen Metastasen? Haben die Ärzte dich oder euch aufgeklärt, wie schlimm es ist, welche Möglichkeiten es gibt der Behandlung? Das ist gemacht worden, ja. Das, na klar, sie war im Krankenhaus und sie sollte eigentlich Bestrahlung bekommen erstmal von den Eierstöcken. Dass eben der Hormonhaushalt da irgendwie dann hinhaut und dann sollte es eben die Chemo bekommen. Ja, das steht alles an jetzt. Also jetzt am Montag steht erstmal eine Operation an. Ach so. Also die Bestrahlung haben wir weggelassen, weil das zu gefährlich ist oder hat zu viele Nebenwirkungen. Könnten zu viele andere Körperteile noch mit benachteiligt werden. Und da werden eben jetzt erstmal die Eierstöcke operativ entfernt. Ja. Und dann gibt es eben eine Hormonbehandlung und in 5 oder 6 Wochen kann dann die Chemo anfangen. Ja. Hast du auch mit einem Arzt gesprochen? Oder warst du dabei, als deine Partnerin mit dem Arzt gesprochen hat? Bei unserem Hausarzt war ich mit dabei. Ja. Wie schätzt er denn jetzt die Chancen ein, dass sie das Ganze doch in den Griff bekommen kann? Ja, ich meine, wie gesagt, ich war selber an Krebs erkrankt und so eine Sache kann man eigentlich nicht einschätzen. Ich meine, er ist guter Hoffnung und guter Dinge, das sind wir alle beide auch. Also ja. es muss einfach alles gut werden. Ja. Aber man steckt halt nicht drin. Habt ihr Kinder? Sie hat 2 Kinder, die sind schon 28 und 25 Jahre. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Wir haben uns vor 3 Jahren zur Kur kennengelernt. Ah ja. Nach der Krebserkrankung. Ja, du hast es jetzt schon 2-mal angedeutet. Du warst selbst auch an Krebs erkrankt. Welchen Krebs hattest du? Also ich hatte Lymphknotenkrebs. Ja. Wann hattest du diesen Krebs? Vor circa 4 Jahren. Ja. Und wie geht es dir heute? Also gesundheitlich geht es mir nach meinem Befinden sehr gut. Ja. Es ist auch in Nachuntersuchungen nicht irgendwie wieder festgestellt worden. Ja. Und also gesundheitlich fühle ich mich nach der Erkrankung sehr gut. Also kann man sagen, toi toi toi. Das sind noch ein paar Jahre, wo man dann genau hingucken muss. Aber bisher läuft es ganz gut. Ja, es sind noch 2 Jahre, die mir bevorstehen. Also das waren so die ersten 5 Jahre danach. Und ja. Also, jetzt hat es euch in eurer Beziehung wieder getroffen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Glaubst du denn, dass deine Partnerin schon so vom Typ her eine Kämpferin ist? Dass sie diesen erneuten Rückschlag auch jetzt, ja, dass sie damit offensiv umgehen kann? Das auf jeden Fall. Ja. Also, das wirklich auf jeden Fall. Ja. Sie hat schon mehr im Krankenhaus gelegen wie ich und ja. Also, und schon alleine für ihre Kinder und für mich, da kämpft sie. Ja. Ich meine, es ist ja natürlich insofern auch, hat es etwas Gutes, dass du sehr intensiv mit ihr sprechen kannst, weil du ja deine eigenen Erfahrungswerte hast. Und insofern natürlich noch ganz anders ernst genommen wirst von jemandem, der dann auch selbst an Krebs erkrankt ist. Das ist der große Vorteil, weil wir es beide schon durch haben und wir wissen, wie es einem geht dabei und alles, was wirklich der große Vorteil. Genau, da muss man sich nichts vormachen. Sie weiß genau, weil du weißt genau, was in ihr vorgeht und wie es ihr zumute ist, weil du es selbst erlebt hast. Genau so ist es. Mhm. Dirk, dann wünsche ich deiner Partnerin wirklich von Herzen alles Gute, dass sie mit voller Kraft jetzt diese neuen Aktionen durchzieht und dass sie schafft, dass sie gesund wird, dass sie schafft. Das hoffen wir alle anderen auch. Ja. Und du grüßt sie sehr herzlich von mir? Das werde ich tun. Und ich wünsche dir weiterhin eine gute Fahrt. Wo geht's denn heute noch hin? Also heute bin ich am Ziel in Düsseldorf und da werde ich morgen früh entladen. Und ah ja, und wie lange dauert es noch, bis du in Düsseldorf bist? Ich stehe schon in Düsseldorf. Achso, du stehst schon da, wunderbar. Ja. Na gut. Also, ich wünsche dir und deiner Partnerin, wie gesagt, alles Gute und hoffentlich wird alles gut wieder. Es muss alles gut werden. Es muss alles gut werden, das ist die richtige Einstellung. Lieber Dirk, mach's gut. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. So, jetzt blinkt ja mein PC wieder und wir wollen mal einen neuen Versuch starten, nämlich mit der Karin von vorhin. Karin, hörst du mich? Ja, hallo. Wir wollen mal hoffen, dass wir nicht wieder getrennt werden. Ja, ich hoffe auch nicht. Vielleicht, weil ich zu weit weg bin von dir. Ja, nee, das lag ja an uns, an nicht an Technik. Dir. Ja, definitiv. Gut. Also, ich hatte ja gesagt, es geht um die Beerdigungskosten von meinem Vater. Der jetzt im Juni gestorben ist. Genau. Und du hast 8 Geschwister und du hast die Kosten alleine tragen müssen. Ja. Die 8 Geschwister haben sich nicht daran beteiligt. Genau. Und sie haben sich auch nicht daran beteiligt, sich um den Vater oder deine Mutter ist ja auch schwer erkrankt oder in Pflegefall. Sie kümmern sich auch gar nicht. Nein. Was ist da los? War das Verhältnis immer schlecht zwischen den Nein, Eltern? Eigentlich nicht. Also meine Eltern haben eigentlich für die Kinder immer alles getan. Also wir sind zwar eine Arbeiterfamilie gewesen, aber die haben wirklich Haus gebaut und alles Mögliche und die Ausbildungen auch finanziert. Ja. Und für mich ist das ist das Problem. Umso schlimmer. Bitte? Umso schlimmer, wenn sie alles Eben. Für euch getan haben. Und ja. Und fing das denn an, nachdem die Eltern krank geworden sind? Nein, schon vorher. Ja. Oh. Also ich konnte die ganze Situation nie richtig verstehen, dass meine Geschwister, also dass die ganz anders denken als ich. Hm. Also Aber alle 7 denken anders? Alle. Und du hast mit keinem von den 7... Also ich habe jetzt Kontakt gehabt am Wochenende, weil ich eben mit ihnen gesprochen habe, dass ich finanziell, ich kann das nicht mehr tragen. Hm. Es stehen jetzt Rechnungen offen. Ich kann auch meine nicht mehr bezahlen, weil ich das halt, das Angesparte finanziert habe für die Grabpflege. Wie viel Geld hast du für die Beerdigung ausgeben müssen? Insgesamt waren es 6.500 Euro. Ja. Und deine anderen Geschwister, was machen die vom Beruf? Die sind alle sehr gut. Die stehen finanziell alle sehr gut. Sie sind auch 3 Wohlhabende dabei. Aber wie kann denn sowas sein? Ja, das frage ich. Wie kann denn sowas sein? Das ist das Problem, Domian, was ich nicht verstehe. Sind die denn zur Beerdigung gekommen? Zur Beerdigung sind sie gekommen, aber sie haben noch nicht mal einen Kranz oder sowas gekauft. Gab es nach der Beerdigung einen Kaffee trinken? Ein Teil der Geschwister, aber die sind untereinander auch verstritten, also vertragen sich auch nicht sehr gut. Und ich bin bei meiner Mutter im Pflegeheim geblieben. Ach so. Weil die konnte nicht mehr, weil die hat 6 Schlaganfälle gehabt. Mhm. Und sie hat dann auch noch den 7. erlebt vor 7 Wochen. Sie hat dann ihren Mann vermisst, also meinen Vater. Sie hat das dann, also sie hat das noch alles verstanden und begriffen, hat auch, also ich war beim Sterbevorgang dabei und sie auch. Naja. Das heißt, das war so aufregend für die alte Dame, dass sie dann nochmal... Genau, und sie vermisst ihn einfach. Verstehe. Und weiß denn deine Mutter darum, dass sich niemand um die Beerdigung gekümmert hat, außer dir? Nee, das habe ich ihr nicht gesagt. Ja, das ist auch richtig. Ich verschweige alles. Ja, ja. Also im Gegenteil, ich rede immer sehr positiv. Ich habe meinem Vater beim Sterbevorgang, er wollte die Söhne nochmal sehen, 2 Wochen bevor er gestorben ist, weil er war sehr schwer an Krebs erkrankt, innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Und ich habe ihn dann begleitet und habe ihm halt dann gesagt, die können nicht kommen, weißt du, und halt gut geredet. Aber du hast den Söhnen, deinen Brüdern gesagt, der Vater will euch nochmal sehen und aber die sind nicht gekommen. Gekommen. Ich bin fassungslos, Karin. Ich bin Domian, ich bin's auch. Lass mich nochmal fragen. Es hat wirklich kein Streit stattgefunden? Also mein Vater war ein sehr schwieriger Mann. Aber meine Mutter war eigentlich eine Herzensgute und hat sich um die Kinder gekümmert. Sie hat die Enkelkinder großgezogen. Sie war für jeden da und das tut mir so weh, Domian. Wann haben denn zum Beispiel deine Brüder deinen Vater das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal im Mai als er dann in der Krebsklinik war. Ach, da sind Sie hingekommen? Da sind Sie hingekommen, nachdem ich dann meine älteste Schwester angerufen habe und ihr gesagt habe, sie soll sie bitte besuchen. Hm. Also, dass alle hingehen, weil es war damals ganz klar, dass er das, dass er nur noch wenig Zeit also, hat. Also, da sind alle hingegangen? Da sind alle hingegangen. Im Mai? Ja. Das heißt, da muss die Stimmung ja zumindest neutral gewesen sein. Dann nein, da hat es wohl Auseinandersetzungen gegeben. Also, mein Vater hat ihnen dann wohl Vorwürfe gemacht, dass sie so wenig zu Besuch gekommen sind. Sie sind eigentlich nie gekommen. Haben auch bei der Pflege, also ich habe meine Eltern gepflegt. Also zu wenig zu Besuch gekommen, ja, vorher, als es ihnen schon besser ging. Genau. Als es ihnen nur noch besser ging. Wenn es ums Geld ging, wenn sie was gebraucht haben, dann sind sie gekommen. Gleichzeitig haben sie es aber mir unterstellt. Also ich bin immer rübergefahren zu meinen Eltern, habe sie halt versorgt, weil sie schon Jahre vorher einfach nicht mehr gut konnten. In diesen Jahren vorher sind die Brüder auch nicht gekommen? Nein. Nur wenn es ums Geld ging. Ja, aber da war ja nicht viel zu holen dann bei deinen Eltern. Also sie hatten schon und alles, was sie hatten, haben sie auch gegeben. Mhm. Also komplett zerrüttete Verhältnisse. Ja, genau. Und es ist, Domian, für mich ist es sehr beschämend und peinlich, auch gegenüber Kreissozialamt, gegen alle, weil es wird da auch jetzt gerichtlich, also meine Geschwister haben auch Rechtsanwälte eingeschalten, weil sie nicht für meine Mutter zahlen wollen, weil es ist, die Gesetze sind heute so, dass das Kreissozialamt natürlich die Kinder anschreibt, wer gut verdient, und die verdienen alle relativ gut oder sind drei sind sehr wohlhabend. Ja, da müssen die doch eigentlich. Ja, und da haben sie, das verweigern sie, und sie sind auch nicht bereit, was zu zahlen, weil sie sagen, ich hätte alles gekriegt. Hast du alles gekriegt? Nein. Wer hat's denn gekriegt? Also ich habe da jetzt leider auch vom Kreissozialamt angegeben, dass zwei Brüder relativ viel Geld bekommen haben. Also ich habe auch Beweise gehabt. Aber es geht mir darum nicht, sondern es geht mir einfach darum, dass die Zwischensumme, was jetzt halt im Minus ist, dass sie das einfach anteilig bezahlen. Aber die Brüder haben verzichtet auf den Erbteil. Nochmal gefragt. So viel Geld können deine Eltern ja nicht. Die haben ja nicht so viel in ihrem Leben zusammen schaffen können an Geld, wenn sie nicht so viel verdient haben. Sie haben ein Häuschen gebaut, sagst du? Ja. Gut, das Haus ist verkauft. Ja. Da kommt natürlich dann wahrscheinlich eine gewisse Summe raus. Genau, und das ist aufgebraucht worden für die Zeit, wo sie jetzt im Pflegeheim waren. Also meine Mutter war 1,5 Jahre drin, mein Vater 1 Jahr. Und das ist alles aufgebraucht. Aber du sagst, die anderen Geschwister sind immer gekommen, wenn es um Geld ging. Nur wenn es ums Geld ging. Ja, Moment, aber das heißt, die Eltern haben denen dann schon auch Geld gegeben. Ja. So, was sie so bar hatten. Genau. Und dir auch. Also ich habe dann eigentlich nur so mal Spritgeld gekriegt oder meine Chips, wenn ich am Wochenende, also ich habe unter der Woche dann manchmal bin ich rübergefahren und habe vorgekocht und geputzt und so. Und meine Mutter wollte immer geben, und dann habe ich gesagt, du Mutti, ich verdiene, also damals habe ich selber sehr gut verdient. Ach so, du hast es abgeschlagen. Genau. Das heißt im Klartext, wenn du mir meine Chips-Tüte kaufst, sage ich, ist okay. Das heißt im Klartext, deine Geschwister, die sich nicht kümmern, haben vielleicht Pi mal Daumen mehr auf die Hand gekriegt als du. Ja, aber ich habe es eigentlich auch nie so gesehen. Also für mich war das so, dass meine Eltern für uns da waren, wenn wir in Not waren. Und wenn meine Eltern in Not waren, dann habe ich denen ja schon auch mal was gegeben, weil ich eine Zeit lang mal sehr gut verdient habe. Das Ganze ist eine Schande, finde ich. Ja, und ich schäme mich auch. Ich muss dir sagen, Domian, ich schäme mich sehr für mein, also ich, ich habe nur noch geweint, das muss ich dir echt sagen. Ich habe am Wochenende mit denen noch mal gesprochen, und ich bin nur so beschimpft worden und beleidigt, und ich soll doch die Mutter rausnehmen aus dem Pflegeheim, und sie würden mir da helfen, das haben sie schon mal gesagt. Wo soll die Mutter denn hin? Zu mir. Ach so. Aber ich kann das nicht mehr, und ich will es auch nicht mehr, weil sie fühlt sich dort wohl, und sie ist in einem Zustand, wo jeder Tag der letzte sein könnte. Und das hoffen die natürlich, damit sie ja nicht zahlen müssen. Und ich finde es so traurig und beschämend. Finde ich auch, wenn es so ist, so wie du es mir gerade geschildert hast. Es ist so traurig. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt das nach außen hin, aber nachdem das Thema mal bei dir war mit der Mutter, da dachte ich, man hätte auch das Thema mal nehmen können, böse Kinder. Ja. Also es ist so beschämend. Ja. Und das Sozialamt hat mir halt jetzt gesagt, ich soll einen Anwalt einschalten, aber ich sage dir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht und deswegen habe ich eigentlich angerufen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Weil ich bin jetzt finanziell völlig ruiniert. Mhm. Durch die 6.000 Euro. Ja, also es fehlen im Endeffekt, ich habe es durchgerechnet, es sind im Moment nur 1.500 Euro. Mhm. Und nicht mal das wollen sie sich aufteilen und zahlen. Weißt du, ich würde jetzt im ersten Moment würde ich sagen, komm, lass das sein mit dem Anwalt. Das kostet wieder zusätzliche Kräfte und macht dich noch fertiger. Yeah. Jetzt endlose Auseinandersetzungen mit den Geschwistern. Aber du hast das Geld ja auch so nötig. Ja, insofern ich kann keine Rechnungen mehr bezahlen. Es steht jetzt vom Pflegeheim stehen ein paar Zahlen offen. Ich habe meine Rechnungen jetzt nicht bezahlt. Ja, aber nochmal, Moment, von dem Pflegeheim, die können dir das doch nicht in Rechnung stellen. Du bist Hartz-IV-Empfängerin, sagst du. Ja. Ja, dann können die dir das doch nicht in Rechnung stellen. Das geht doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Also sie haben, das Kreissozialamt hat nur anteilig gezahlt, weil natürlich die Beerdigungskosten durch die Sterbeversicherung, da fehlt die Differenzsumme und das steht meiner Mutter nicht mehr zu. Also 2.600 stehen ihr zu und die Differenzzahl, das war halt drüber, was ich aufgelöst habe. Also wie man das jetzt mit den Geldern jetzt im Detail regelt, das weiß ich jetzt ad hoc auch nicht so. Ich kann nur natürlich deine Meinung teilen und deine Empörung. Also ich bin traurig, Thomas. Ja, ich beides. Die ganze Zeit heulen, ja, weil ja. Ich nicht weiß, warum. Weil meine Eltern waren nicht so böse oder gar nicht. Die haben auch die Kinder nie geschlagen oder so, obwohl so viele Kinder waren. Und es waren auch schwierige Zeiten, Ich würde auch wirklich fast so sagen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, für dich finanziell so einigermaßen herauszukommen, würde ich da keinen Anwalt einschalten. Um dich zu schützen, ja. Weil dir das so viel Kraft kostet. Und ich weiß auch nicht, wie das dann wieder mit den Anwaltskosten ist, wie man das dann wieder verteilt und wie du damit zurechtkommst. Und der Ärger halt auch. Und der Ärger, ja. Das ist meine Angst, weil ich bin sowieso fertig gesundheitlich. Ich werde dir mal eben einen Vorschlag machen, da ich das natürlich jetzt hier so aus dem Hut nicht zaubern kann, wie man das vielleicht dann mit den Finanzen und was man da also regeln kann. Da würde ich gerne das für dich zurückrufen jetzt gleich. Oh, das wäre lieb. Vielleicht haben wir eine Idee oder können dich zumindest irgendwo hin verweisen, wo du dir Informationen holen kannst. Liebe Karin, mir tut das sehr leid, dass dein Papa gestorben ist. Das müssen wir mal festhalten. Mir tut es sehr leid, dass deine Mama so krank ist. Ja. Das ist ja auch furchtbar, wenn man die Eltern so leiden sieht. Ja. Aber ich habe sie lange Zeit begleitet und du hast das getan, was du tun musstest. Also ich kann mit ruhigem Gewissen irgendwo das sagen und da bin ich dankbar und ich hätte es mir so gewünscht für meine Geschwister. Dennoch bleibt die Traurigkeit natürlich, wenn die Geschwister sich so verhalten. Ja. Wir melden uns gleich bei dir. Ja. Und ich finde deine Sendung ganz toll und du bist ein toller Mensch und auch dein Team. Vielen Dank. Ich sehe euch schon ganz seit Anfang, dass es deine Sendung gibt. Vielen Dank, Karin. Sehr nett. Wir melden uns gleich bei dir. Danke. Karin. Tschüss. So, unser Zauberapparat hier wird hoffentlich durchhalten. Isabella, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Isabella. Hallo. Und was gibt's bei dir? Ich rufe an. Bei mir ist ganz viel eigentlich. Mein Freund hat Schizophrenie. Wie alt ist denn dein Freund? 27. Ja. Und das wurde erst diagnostiziert so vor 3 Monaten ungefähr. Wir haben ein Kind zusammen, wir haben zusammen gewohnt. Wir sind jetzt getrennt, also wir wohnen getrennt. Ich weiß nicht, ob wir eine Beziehung haben, weil ich nicht mit ihm reden kann, weil er nicht im Zustand ist. Er ist halt immer noch, nicht ansprechbar. Ja. Wie hat sich denn diese Schizophrenie oder diese Erkrankung, wie hat sich das geäußert, bevor das diagnostiziert wurde? Also wir haben uns vor 2 Monaten vor 2 Jahren haben wir uns kennengelernt und da ist mir aufgefallen, dass er keinen Sex haben möchte. Mhm. Das war dann das Problem, wo ich voll drunter gelitten habe und komischerweise nach 2 Monaten bin ich dann schwanger geworden von dem einmal Sex im Monat oder so. Also wir hatten echt davor, glaube ich, 3 Mal oder so und ich bin dann schwanger geworden. Das war für mich voll schlimm, weil ich eigentlich Schluss machen wollte, weil ich darunter gelitten habe, so von wegen, ich kann nicht, ich werde wahrscheinlich fremdgehen bei diesem Mann. Ja. Und dann ist sein Ausbruch, ich bin schwanger geworden, er ist ausgebrochen von wegen, ich habe ihm das Kind angehängt und er war richtig komisch, also so er hat so eine andere Seite an sich gezeigt. Mhm. Und ich bin dann wieder mit ihm zusammengekommen und es hat sich hingezogen bis die ganze Schwangerschaft. Und in dieser Zeit haben wir Wohnung gesucht und immer wieder ist er gekommen, dann wieder gegangen. An einem Tag war er ganz lieb und ich will mit dir eine Familie gründen und ich liebe dich über alles. Mhm. Und dann so nach einer Woche, das war regelmäßig nach 3 Wochen, kam dann so ein Absturz, wo er mich gehasst hat über alles. Ist es denn eskaliert irgendwann, dass er dann zu einem Psychiater gegangen ist? Ja, genau. Und wie ist es eskaliert? Ich habe vor längerem Schluss gemacht, genau vor 3 Monaten habe ich Schluss gemacht. Mhm. Und da ist er irgendwie, anscheinend der Stress wurde ihm zu viel. Und dann hat er sich nach 3 Wochen gemeldet, hat gesagt, Isabella, was soll ich tun? Ich sehe komische Sachen, ich höre komische Stimmen, ich weiß nicht, ich habe Angst. Ah, ja. Und so hat es angefangen. Und er ist dann von sich aus zum Arzt gegangen? Ja, nein, noch nicht. Also nach einer Zeit. Also nach einer Zeit schon. Und dann ist das dann herausgekommen? Genau, dann war er in der Klinik auch so 2 Monate. Ja. So, jetzt rufst du mich heute an, er ist draußen, aber ihr habt ihr wohnt nicht mehr zusammen im Moment? Nein. Wie alt ist euer Kind? 9 Monate. 9 Monate. Mhm. Wie lange ist er jetzt draußen aus der Klinik? 3 Wochen. Ja. Habt ihr euch denn schon gesehen seitdem? Ja, jetzt seit einer Woche hat er jetzt wieder, was heißt er ist imstande, mich besuchen zu kommen. Somit ist er jetzt in der letzten Zeit jeden Tag hier gewesen. Ach so. Allerdings nur so für 1 Stunde, weil sonst wurde es ihm zu viel. Und das ging dann so, das Sprechen miteinander? Nein. Er hockt sich dann hin und schaut Fernseher. Ach so. Ja. Und das war's. Und dann nach einer Stunde oder, er hat sogar letztens bei mir übernachtet, dann am nächsten Tag ist er aufgestanden und ist gegangen. Und das bei mir übernachten hat so ausgeschaut, dass er seine Matratze im Wohnzimmer hatte und ich mit unserer Tochter im Schlafzimmer geschlafen habe. Wie verhält er sich denn dem Kind gegenüber? Ganz gut. Also da kommt er. Das schon, das ist auch nett und zärtlich und nimmt es auf den Arm. Ja, genau. Und aber nur kurz. Nur kurz, dann sagt Isabella, bitte nimm wieder, weil es wird mir zu viel. Jetzt, Isabella, rufst du mich heute Abend an. Was ist jetzt für dich das akuteste Problem? Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Mann ein Leben führen kann oder nicht. Will er das denn? Wie bitte? Will er das denn? Ja, über alles. Er will mit dir eine Beziehung führen? Ja, und er will mit mir zusammenziehen und ja. Aber da ist so vieles, was irgendwie nicht passt. Nicht nur sein Problem, dass er immer irgendwie so eine zweite Persönlichkeit in sich trägt, sondern auch das Sexualleben. Kein Sexualleben. Ja. Also ich weiß nicht, das ist einfach sehr grausam. Ja. Was empfindest du denn für diesen Mann? Liebe. Das schon. Das wäre ich, glaube ich, ja. Das schon. Und Mitleid. Und Mitleid. Oh, das ist eine gefährliche Mixtur, Liebe und Mitleid. Ja, das ist eine gefährliche Mixtur. Ja. Kann es sein, vielleicht mehr Mitleid als denn Liebe? Das weiß ich leider nicht, das frage ich mich schon seit längerem. Hm. Ich weiß, dass wenn er nicht da ist, geht es mir super. Kaum kommt er, geht es mir überhaupt sehr schlecht. Ich selber bin auch depressiv, also manisch depressiv und mich zieht es natürlich auch ziemlich mit. Die Zeit, als er in der Klinik war? Ja. Hast du da eine Sehnsucht nach ihm gehabt? Manchmal ja, manchmal nein. Und wenn du Sehnsucht nach ihm hast, nach was hast du da Sehnsucht? Ich habe, glaube ich, Sehnsucht nach dem Mann, den ich mir erträumt habe damals, als ich ihn kennengelernt habe. So. Den du aber eigentlich nie so erlebt hast, oder wenn nur ganz kurz? Nein, ja. Also hast du Sehnsucht nach einer Fantasie? Ja. Ja, nach einer Vorstellung, nach einer Vorstellung, nach einem Bild eingeankert hat. Ja. Du hast keine Sehnsucht, nach dem wirklich realen Mann mit all den Facetten, die zu seiner Persönlichkeit gehören. Nein, überhaupt nicht. Aber dann ist ja eigentlich auch so die Grundrichtung klar, Isabella. Aber irgendwie kann kann ich das nicht glauben und ich kann mich nicht los. Ich weiß nicht, es geht einfach nicht. Ich habe schon so oft probiert und. Aber mich wundert das, Isabella, wenn du sagst, du hast ja gerade etwas sehr Gewichtiges gesagt. Du hast gesagt, wenn er nicht da ist, geht's mir gut. Ja, ja. Aber manchmal vermisse ich ihn dann doch. Also ich glaube, das ist einfach diese, immer noch diese Fantasie, Ronny. Ich vermisse ihn, ich will irgendwie, ja. Ja, du hast dir da einen Traum gebaut. Und du hast immer die Sehnsucht, dass er doch nochmal so wird, wie er in dem Traum ist. Aber das wird nicht so sein. Nach außen ist er ja so. Ja, gut, aber du kennst ihn ja lang genug und du weißt ja alle Details. Ja. Schon schwer sowas. Ja, aber ich glaube, da musst du strenger auch mit dir ins Gericht gehen und dir ganz klar machen, wie sehe ich diesen Menschen? Und welche Realität hat dieser Mann? Und so wie du mir die Realität beschrieben hast, ist die für dich sehr schwierig. Ja. Und sehr belastend auch. Aber dann denke ich an unsere Tochter. Ja, aber Isabella, ich sag's mal ganz provokativ, wegen der Tochter kannst du ja keine unglückliche Beziehung führen. Ja, das stimmt auch. Weißt ich würde ihm sowieso fremd gehen. Das wird nicht anders. Ich bin ihm auch fremd gegangen, dreimal. Ja, siehst du. Also mit drei verschiedenen. Also noch schlimmer. Ist die Frage gar nicht mehr, will ich diesen Mann oder will ich ihn nicht, sondern die Frage ist jetzt, wie komme ich gut von diesem Mann, ja, wie komme ich gut und klar von ihm los? Natürlich sollst du ja nicht ganz von ihm loskommen, weil ihr ein gemeinsames Kind habt. Das müsst ihr ja organisieren. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß, das ist natürlich sehr schwierig. Er hat ja auch eine Erwartungshaltung an dich. Er will ja mit dir zusammen sein. Ja, und ich gebe ihm überhaupt kein Zeichen, dass ich das nicht möchte. Das ist das Schlimmste an dem Ganzen. Ja, das finde ich schlimm. Das finde ich unfair. Das musst du. Auch wenn er ein kranker Mensch ist, kannst du nicht nur aus Mitleid dich so verhalten und ihn belügen. Du musst ihm schon vorsichtig die Wahrheit sagen. Aber immer wenn er da ist, dann empfinde ich wiederum Liebe. Dann kann ich das nicht mehr. Isabella, dann, ich glaube nicht, dass das Liebe ist. Was ist es dann? Ich glaube auch nicht, dass das durchgängig dann ein gutes Gefühl ist. Sondern im Moment ist es dann ein vielleicht hast du das Gefühl, für ganz kurze Zeit ist so dein Lebenstraum, wie du gerne leben möchtest, gerade mal in Erfüllung gegangen, aber nur kurzfristig. Bis wieder irgendwas Seltsames kommt, dass er seine Matratze rausholt und woanders schläft, dann ist es schon wieder vorbei. Oh Gott, ja. Ne? Mit der Illusion. Also ich kann dir nur sagen, dass du Schritte unternehmen musst, von ihm loszukommen. Aber da habe ich wiederum Angst, weil Schizophrenie ist ziemlich gefährlich und er ist auch aggressiv in seiner Phase ist und er hat schon mal auf seine Ex, also die Geschichte ist auch lächerlich, er hat Mafia aus Russland organisiert, damit sie töten und sowas erzählt er mir. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen vorgeschoben. Das ist ein bisschen vorgeschoben. Du hast es ja noch gar nicht auch nur ansatzweise versucht. Doch, habe ich. Und dann wollte er Selbstmord machen, hat mir mit Selbstmord gedroht und keine Ahnung. Ja, da darf man sich davon auch nicht einschüchtern lassen. Du kannst ja nicht aufgrund einer Erpressung mit einem Menschen zusammen sein. Ja, das stimmt. Das ist aber grauenvoll. Ja. Ich habe dir jetzt so meine Meinung zu dem Fall gesagt, Isabella. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, okay. Danke. Du sagst, dass es dir selbst persönlich auch sehr schlecht geht. Seelisch. Da würde ich dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Ja, das ist der Peter heute Nacht und der würde dich jetzt gleich zurückrufen, wenn du aufgelegt hast. Toll. Das machen wir natürlich sehr gerne, Isabella. Danke. So, dann wünsche ich dir und auch deiner Kleinen vor allen Dingen alles Gute und dass du da gut rauskommst aus der ganzen Nummer. Danke. Wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Okay, gut. Tschüss. David, 30, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, David. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema, Sucht nach Prostitution. Sucht nach Prostitution? Ja, also sprich, ich bin süchtig nach Prostituieren. Bist du auch zudem in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht. Wie oft gehst du zu einer Prostituierten? Ja, mittlerweile 2-3 Mal in der Woche. 2-3 Mal die Woche? Ja. Das ist aber ein teurer Spaß. Das ist ein teurer Spaß, ja. Wie viel lässt ihr jedes Mal da? Ich sag mal, das sind Bordells, wo man halt einen Pauschalpreis bezahlt, zwischen 50 und 150 Euro halt, und dann kann man halt mehrere Stunden da bleiben. Mhm. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, also irgendwas zwischen 50 und 150 Euro halt immer. Ja. Kannst du das so locker bezahlen? Verdienst du genug? Jein, mittlerweile geht's doch ziemlich aufs Konto halt drauf. Wie lang läuft das denn schon so, dass du so massiv ins Bordell gehst? Mittlerweile seit fast einem Jahr, dass es so extrem geworden ist. Warum ist das so? Gute Frage, weiß ich nicht. Der Reiz nach fremden Frauen. Sind es immer fremde Frauen, mit denen du Sex hast? Ja. Wie war das denn vorher, bevor dieses Jahr begann? Da wurde es auch schon halt ab und zu mal, wie gesagt, zwei, drei Mal im Monat, und da ging es noch einigermaßen, aber mittlerweile ist es halt so dermaßen extrem geworden, dass ich finanziell auch nicht mehr weiß, wie ich weiter leben soll. Was machst du vom Beruf? Kraftfahrer. Kraftfahrer? Ja. Okay, da verdienst du auch nicht die Riesensummen. Ja, ich sag mal so, ich bin im internationalen Fernverkehr, das heißt also von wegen Quebec Europa. Ah ja. Und da verdient man doch ziemlich entsprechend ganz gut Geld. Mhm. Hast du nebenher, ich sag mal so, auf normale Weise auch noch Sex? Du meinst jetzt von wegen mit Frauen, die ich irgendwo so anspreche? Zum Beispiel? Jein, so ab und zu mal, ja. Was ist für dich, warum ist es für dich reizvoller, zu einer Hure zu gehen, als ein One-Night-Stand mit irgendeinem Mädel, die du in der Kneipe kennenlernst? Weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich einfacher, als von wegen, man geht da rein, man hat seinen Spaß und geht nachher wieder raus und sagt, das war super. Und mit einer Frau, die man irgendwo kennengelernt hat, ist es halt so von wegen, ja, man trifft sich wieder, die Chemie passt nicht. Und Ist es nur, weil es einfacher ist, oder ist es für dich auch ein Reiz, dass du für Sex bezahlen musst? Ja, mal so ein Reiz für mich, dass ich Sex bezahlen muss, ist, ja, weiß nicht, also wenn ich diesen Sex halt für umsonst kriegen würde, wäre es natürlich wesentlich besser, ne? Ja. Für meine Brieftasche auch so gesehen, aber, ja. Also wenn man unter was leidet, oder wenn man, und so verstehe ich das bei dir jetzt, dass dir das eigentlich zu viel ist, ne? Dann ist ja die erste Maßnahme bei sich selbst, dass man versucht, das runterzufahren. Hast du das schon gemacht? Ich habe es mal versucht, aber ich komme nicht davon los. Das ist, wie gesagt, das ist für mich wie ein Suchtproblem. Ja. Wie fühlst du dich denn, wenn du mal sagst, okay, ich nehme mir vor, diese Woche nicht rauszugehen? Beschreib mal, wie es dann in dir vorgeht, was dann in dir vorgeht. Weiß nicht, ich werde nervös, unruhig, ich komme mal ziemlich viel rum, sehe halt, weiß halt mittlerweile auch, wo die meisten Bordells halt sind, und es kribbelt und ja. Wenn das immer dieselben Huren wären, wäre das langweilig? Ich sag mal so, teilweise ja, teilweise nein. Also mittlerweile hat man auch so eine Stammlokale halt, wo man halt gerne halt hingeht, wenn man da irgendwo in der Ecke ist. Und dann kennst du die schon, die Mädels. Ja, gut, sag mal so, die haben auch wechselndes Programm halt dann da, dann sind die mal wieder weg, dann sind andere wieder da. Also das ist auch nicht so ganz wichtig, dass es immer andere sind. Nee. Das ist auch egal. Ja. Stichwort Schutz, machst du es immer mit Gummi? Ganz sicher. Also ganz sicher. Ohne läuft gar nichts. Ja. Weil bevor ich mir nachher irgendwas einfange, weil man weiß ja selber auch nicht, wie sauber sind die Frauen und wie sauber ist der Laden überhaupt geführt. Bevor ich wieder irgendwas einfange, also mein Gesundheit steht schon ganz oben vor. Sag mal, du sagst, du bist Kraftfahrer, bist viel unterwegs. Wie lebst du sonst so? Ja, wie lebe ich sonst so? Wie gesagt, ich bin fast 3-4 Wochen unterwegs, dann bin ich mal 3-4 Tage zu Hause. Ja. Und dann fahre ich wieder weiter. Ist das eigentlich ein einsames Leben? Ja, kann man so sagen. Eigentlich schon, ne? Eigentlich und auch schon, ein sehr entwurzeltes Leben, ne? Ja. Du aber hast keine Zeit für... Der ganze Kontakt zum sozialen Umfeld, der ist komplett weg. Genau. Die Freunde, die sind wahrscheinlich weg, oder man kann keine neuen... Die Freunde, die ich noch habe, von wegen, die wissen, was ich beruflich mache, die sehen es auch ein, und ich verstehe auch meine Situation. Ein Freund von mir, der weiß von wegen von meinem Problem mit den Huren halt. Ja. Ja. Wie ist es mit dem Elternhaus oder Familie? Ja, relativ normal, ne? Also meine Eltern sind geschieden. Ich lebe bei meiner Mutter oben in der Wohnung halt oben drin. Mhm. Die hat das Haus bekommen halt, wo sie sich scheiden lassen haben. Mhm. Und drin ist halt eine separate kleine Wohnung von 40 Quadratmeter, das reicht für mich. Mhm. Wenn ich mal zu Hause bin, dass ich dann meine eigenen vier Wände halt so um mich rum habe. Ja. Ich würde sagen, wenn ich das jetzt so beurteilen sollte, ich würde eigentlich sagen, dass du ein unglücklicher Mann bist. Stimmt das? Ja. Stimmt, ja. Ne? Ja. Mhm. Was müsste passieren, dass du, na, ich will nicht gleich sagen, glücklich bist, aber dass es besser wird? Was müsste passieren? Abgesehen von dieser Geschichte jetzt mit den Prostituierten. Ich sag mal, so ein ganz anderes Berufsumfeld, also dieser ewige Stress unterwegs zu sein, dass ich sage, gut, ich sag, drei, vier Tage unterwegs und bin dann zwei Tage zu Hause. Mhm. Oder halt bin jeden zweiten Abend zu Hause, dass ich halt mir halt wieder eine feste Beziehung halt suchen kann. Mhm. Also die Sehnsucht ist schon da nach einer festen Beziehung. Die Sehnsucht ist schon da, ja, klar. Wie lange fährst du eigentlich schon? Ich fahre mittlerweile jetzt seit 8 Jahren. 8 Jahre schon? Ja. Wow, das ist natürlich eine lange Zeit. Früh angefangen? Mit 22. Mit 22, genau. Ja. Mhm. Wann hattest du denn mal eine längere Beziehung? Ja, vor den 8 Jahren. So lange ist es her. Also ja. die gesamten 8 Jahre, während du in dem Job bist, keine Beziehung, gar nichts. Sag mal so, das war eine Wochenendbeziehung, aber das kann man ja nicht als Beziehung halt rechnen halt. Mhm. Und davor war das ein Kontakt, der etwas länger Bestand hatte? Ja, davor war ich ein Jahr mit einem Mädchen zusammen. Ja. Und hab dann gesagt, ich bin arbeitslos geworden, bin dann auf den LKW umgestiegen, ich habe früher LKW im Schlosser gelernt gehabt. Ja. Also mein Herz schlägt schon für LKWs. Ja, ja. Und wie gesagt, dann ging es was von wegen mit der Fahrerei los. Erstens war es im nationalen Fährverkehr, als ich in Deutschland unterwegs war. Da war ich dann wirklich 2-3 Tage in der Woche zu Hause, wenn ich gerade in der Ecke war. Und dann habe ich die Spedition halt gewechselt, ja, weil ich ein besseres Angebot gekriegt habe, geldmäßig halt. Ja. Und ja, da so gesehen fing fast das ganze Theater halt an. Weißt du, David, wenn ich das so höre, dann würde ich fast gar nicht mal so sagen, wahrscheinlich ist das gar keine Sexsucht, die du da hast, oder Hurensucht, oder wie man es nennen soll, sondern vielleicht ist das Ganze ein Ausdruck deiner tiefen Unzufriedenheit. Ja. Und so, dass die Lösung vielleicht, das kann man nicht von heute auf morgen bewirken, das ist mir schon klar, aber so perspektivisch, dass du dein Leben verändern musst. Ja, ist mir schon klar, weil wenn ich zu Hause bin, schaue ich auch in Jobanzeigen nach, von wegen meine Stadt oder Arbeitsagentur und so weiter und so fort. Genau, du kannst ja. Aber wie gesagt, das Problem ist halt von wegen, ich weiß, was ich jetzt habe, was ich jetzt verdiene. Ist mir klar. Mit der Wirtschaftskrise jetzt im Moment ist es alles eine heikle Sache. Wenn ich jetzt sage, wenn ich mal Chef sagen würde, ich kann nicht mehr, ich tue es nicht mehr, dann sagt er mir, ja, dann muss halt kündigen. Und wenn ich selber kündige, kriege ich 3 Monate vom Arbeitsamt kein Geld. Absolut klar. Gerade in den heutigen Zeiten gibt man nicht freiwillig so schnell einen Job auf. Nee. Wie gesagt, das war mir schon klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber dass du vielleicht noch intensiver dich dran setzt und immer ein Auge drauf hast, dass du deinen Job wechseln kannst. Ja, also ich sag mal so, ich gehe ja auch schon zwischendurch gucken. Ich habe einen Laptop mit dabei auf dem LKW, halt, wo ich halt auch ins Internet reingehen kann und halt gucken kann. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du auch ein Typ bist, wie du gerade schon gesagt hast, dass du gerne eine Beziehung hast, vielleicht sogar irgendwann gerne eine Familie hast. Ja, hättest, genau. Das fällt natürlich nicht vom Himmel. Da brauchst du Zeit, da brauchst du ein soziales Umfeld, da brauchst du auch irgendwie eine Verwurzelung. Im Moment bist du ein Ritter auf Reisen, ne? Ja, ja. Der immer woanders ist und andere greifen vielleicht zur Flasche aus Frust und du gehst ins Bordell aus Frust. Ja, klar. Also so verstehe ich das bei dir. Ja, so kann man sich ungefähr vorstellen, ja. Mhm. Ja, deswegen, wie gesagt, sieh zu, dass du, wenn es vielleicht auch noch ein paar Jahre dauert, aber dass du jetzt intensiv suchst und suchst und suchst, dass du einen anderen Job kriegst oder einen ähnlichen Job. Du musst natürlich das machen, was dir Spaß macht. Und wenn du Spaß in LKWs hast, dann musst du irgend sowas auch weitermachen. Ja. Und ich glaube, dann würde sich das Ganze bestimmt auch von alleine schon lösen. Mhm. Ich Ich bin etwas gebremst, dir zu raten, dich irgendwie so sexualtherapeutisch oder so beraten zu lassen. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall in dieser Situation bei dir. Ja. Das ist das Leben, das ist die grundsätzliche Lebenssituation. Mhm. Nimm es mal einfach so vielleicht als Gedankenanstoß mit, dass da muss sich was verändern bei dir am Leben, an allem. Ja. Da wünsche ich dir viel Glück und alles Liebe, alles Gute, David. Ja, danke schön, Jürgen. Wie gesagt, noch eine wunderbare Sendung halt, auch an dein Team im Hintergrund. Dankeschön. Ja. Sehr nett. Alles Gute wünsche ich dir und gute Fahrt. Bist du gerade im Moment auch unterwegs? Ja, ich bin auch unterwegs. Wo geht's hin? Nach Köln. Nach Köln? Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Ja, Köln-Eifeltor. Ah, verstehe. Ja. David, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Okay, dankeschön. Tschüss. Bettina, 48, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Bettina, um was geht's? Es geht darum, dass meine Tochter heute Nacht verstorben ist. Ja, guck nicht so erstaunt. Tochter ist heute Nacht verstorben und ich kann da relativ locker drüber sprechen. Deine Tochter ist sozusagen gerade eben verstorben? Um 10 vor 12. Wie alt ist deine Tochter geworden? 18. An was ist sie verstorben? Laura hatte Mukoviszidose. Eine sehr schwere Stoffwechselerkrankung. Korrekt, richtig. Ja. Hatte eigentlich auf eine Lungentransplantation gehofft. War auch so gut wie gelistet. Das heißt, die Listung sollte also am 12.11. vonstatten gehen. Mhm. Hat dann vor circa anderthalb Wochen einen sogenannten Lungenkollaps bekommen. Zu Hause bei sich in der Wohnung. Wir wohnten also nicht gemeinsam, sondern Laura hatte eine eigene Wohnung. Ja. Ich muss dazu sagen, das war Montag. Wir haben abends um 11 noch miteinander telefoniert. Da war noch alles in Ordnung. Nachts um 1 hat sie dann einen Notarzt angerufen. Der ist auch sehr schnell gekommen. Sie wurde in der Nacht zweimal reanimiert, weil sie einen Herzstillstand hatte aufgrund dieses Lungenkollapses. Ist sofort ins Krankenhaus gekommen, da ins künstliche Koma gelegt worden. Allerdings erst im Laufe des nächsten Vormittages. Ja. Ich war dann zwischenzeitlich halt im Krankenhaus, habe irgendwie rausbekommen, in welchem Krankenhaus sie ist. War alles relativ mühsam und nervenaufreibend. Warum wusstest du das nicht? Weil, wie gesagt, wir getrennt wohnen ich halt nicht wusste, es hat mich niemand informiert. Ich denke mal, dass sie in dem Moment auch nicht in der Lage gewesen ist, großartig irgendwelche Telefonnummern von irgendjemandem bereitzulegen oder ähnliches. Aber wer hatte denn den Krankenwagen? Den hat sie selber. Das hat sie selbst noch gemacht. Sie hat selber 112 angerufen und hat es auch noch geschafft, ihre Wohnungstür zu öffnen. Und ihr habt für so einen Notfall nicht vereinbart gehabt, dass da irgendwie ein Zettel liegt, dass du informiert wirst? Nein, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet hatten. Ja. Das war also aus heiterem Himmel wirklich. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist sie dann in der Nacht noch ins Krankenhaus gekommen, ist untersucht worden und gemacht worden und getan, war auch alles. Wir sprechen jetzt von dem Montag, ne? Wir sprechen von dem Montag. Das war alles relativ schwerwiegend. Ich bin dann also Dienstagvormittag in das Krankenhaus gekommen, wie gesagt. Da ging es ihr relativ schlecht, aber sie konnte mich erkennen, konnte nicht unbedingt sprechen, weil sie zu schwach war. Aber sie hat dich erkannt. Sie hat mich erkannt. Ich habe ihr auch gesagt, du hast alles richtig gemacht, ist alles hundertprozentig so. Das war vollkommen in Ordnung. Und dann hat man sie ins künstliche Koma versetzt. Genau, man musste also eine Bronchoskopie machen und hat sie danach im Grunde genommen nicht mehr aufwachen lassen. Und jetzt ist sie heute Nacht verstorben. Jetzt ist sie heute Nacht verstorben. Nach ganz vielen Komplikationen. Sie hatte also viel zu viel CO2 im Blut dann nachher, was sie sowieso vorher auch schon hatte. Aber jetzt war das so verschärft, dass sie also den Sauerstoff, den sie eingeatmet hatte, konnte sie nicht mehr richtig umwandeln. Bist du jetzt gerade aus dem Krankenhaus gekommen? Von einer Stunde ungefähr. Du warst bei ihr, als sie verstorben ist? Korrekt, ja. Warst du alleine dabei? Nein, meine ältere Tochter, die ist 23, meine Mutter und meine Schwester waren bei mir. Du hast gerade am Anfang gesagt, ja, ich kann da ganz klar und normal drüber sprechen. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich im Grunde genommen anderthalb Wochen Zeit hatte, mich auf die Situation einzustellen. Ich habe also... Das klingt für Leute, die das noch nicht erlebt haben, klingt das vielleicht blöd. Ich habe mit meiner komatösen Tochter Kontakt gehabt. Du meinst in den letzten Tagen? Richtig. Was heißt Kontakt? Das heißt, wie gesagt, es klingt vollkommen idiotisch. Ja, erzähl doch mal alles. Ich habe mit ihr gesprochen und ich bilde mir ein, dass sie mir Antworten gegeben hat. Ja, was hast du mit ihr gesprochen? Alles. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass wir zwar für ihre zukünftige Transplantation alles Mögliche besprochen hatten, ich aber nicht weiß, wie sie ihre Beerdigung haben möchte. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe, dass ich sie vermissen werde, dass es in ihrer Entscheidung ist, wann sie sterben wird, dass ich sie begleite auf dem Weg. Solche Sachen halt einfach. Was man... Und du hast... Oder was ich als Mutter so tue, was ich gedacht habe, das ist meine Aufgabe. Und du hast dann auch für dich das Empfinden gehabt, dass sie dir eine Antwort gibt? Richtig. So in den letzten Tagen, während sie im Koma lag. Ja. Und das war für dich etwas sehr Wichtiges und Tröstliches. Ja, sehr. Hat sie dir denn gesagt, dass sie sterben will? Nicht wirklich. Aber es war im Endeffekt dann so, dass die Ärzte wirklich alles versucht haben. Also Laura hat sehr, sehr gekämpft. Mhm. Laura ist eine Kämpfernatur oder war eine Kämpfernatur vor dem Herrn. Ich gehe mal davon aus, dass deine Tochter mit dieser schweren Erkrankung all die Jahre gekämpft hat. Richtig. Und ihr mit dem Thema Tod und Sterben eigentlich immer vertraut wart. Weil das ja, so mehr oder weniger. Man schiebt es ganz groß zur Seite irgendwo. Man thematisiert es nicht so wahnsinnig. Sonst hätte ich zum Beispiel auch gewusst, wie sie beerdigt werden möchte. Ja. Sie hat dir so empfindest du das, im komatösen Zustand per Telepathie oder wie man das immer nennen mag, gesagt, wie sie beerdigt werden möchte? Nein, ganz so darfst du das jetzt nicht sehen. Ich bin also nicht so esoterisch angehaucht, dass ich an sowas jetzt glaube. Aber wir sind oder waren auf einer Wellenlänge in ganz, ganz vielen Sachen. Wir sind also beide nicht gottgläubig. Wir glauben beide an Wiedergeburt. Beispielsweise. Ja. Aber was und hat sie dir... Ich weiß also, wieso ich das weiß, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass sie gewollt hätte, dass ihre Beerdigung eine Party wird. Ach so. Das ist nicht... Weiß ich nicht, was ist. Das heißt, du wirst das dann auch so arrangieren, dass die Beerdigung eine Party wird? Ganz genau, das wird genauso arrangiert. Das heißt Party in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Es wird also ihre Lieblingsmusik gespielt. Es wird nicht in einer Kirche oder mit irgendwelchen Gottesleuten geschehen, was bei meiner Familie garantiert auf großen Widerstand stößt. Aber die habe ich schon alle informiert. Mhm. Das habe ich. Wie kam es eigentlich, Bettina, dass deine Tochter, die ja nun doch sehr schwer krank war, dass sie nicht bei dir wohnte mehr? Das lag daran, ich wohne in einem, oder wir wohnten damals zusammen in einem relativ alten Haus, das unter anderem Schimmelsporen hat. Ach so. Und Laura hat voriges Jahr eine Schimmelpilzallergie entwickelt. Mhm. Im vorigen Jahr ist aber auch mein Vater verstorben und meine Eltern hatten eine Eigentumswohnung, eine ganz kleine, die vermietet war. Mhm. Der Mieter war dann auch weg. Mhm. Diese Eigentumswohnung war in dem Haus gegenüber meiner Eltern. Und dadurch, dass meine Mutter jetzt sowieso Witwe war und Laura eine kleine, schnucklige, relativ finanzierbare Wohnung brauchte, haben wir gedacht, Mensch, das ist ja optimal. Da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Oma hat jemanden, den sie betütteln kann. Laura hat eine gute Wohnung. Perfekt. Genau. Und sie konnte sich auch so alleine zurechtfinden. Das ging schon alles. Das ging wunderbar. Sie konnte auch laufen und gehen und rausgehen. Ja, und alles. Das ging. Sie hatte allerdings im Frühjahr dieses Jahres einen relativ schweren Autounfall. Danach ging es ihr dann körperlich nicht mehr ganz so gut. Ach, das auch noch. Sie musste also, sie musste 4 bis 5 Liter Sauerstoff nehmen jeden Tag. Mhm. Und sie wurden also in großen Tanks angeliefert und. Sie hatte es also nicht ganz einfach. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wollte sie leben. Ja, natürlich. Ich gehe davon aus, dass sie aufgrund der Erkrankung sicherlich auch keine Lehre oder so das machen konnte, oder? Sie hat eine Ausbildung angefangen zur Kosmetikerin, weil sie halt körperlich nicht so arbeiten konnte, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Musste dann aber diese Ausbildung abbrechen, weil es einfach nicht mehr ging. Man hat mir dann im Frühjahr dieses Jahres, dann nach dem Autounfall auch erzählt, was für mich auch irgendwo nachvollziehbar war. Leute mit so einer schweren Erkrankung können im Grunde genommen nicht arbeiten. Weil die wirklich, der Körper ist so darauf ausgelegt, dass er mit dieser einen Erkrankung zu kämpfen hat. Und Bettina, jetzt, ja, hast du gerade vor ein paar Stunden deine Tochter verloren. Du hast am Sterbebett deiner Mutter, deiner Tochter, ja, gesessen. Ja. In welchem Gefühlszustand bist du im Moment? Ganz ruhig. Ich bin, ja, ganz ruhig, weil ich ganz genau weiß, dass es für sie der beste Weg war. Mhm. Weißt du musst einfach sehen, gesetzt den Fall, sie hätte das jetzt irgendwie überstanden. Ihre Lunge war kaputt. Mhm. Die war auf Deutsch gesagt im Arsch. Mhm. Eine neue hätte sie nicht bekommen, weil sie nicht auf der Transplantationsliste stand. Mhm. Und das ist der eigentliche Grund meines Anrufes auch. Ich möchte alle möglichen Leute, die erkrankt sind, aufrufen, dass sie sich so früh wie möglich und so intensiv wie möglich darum bemühen, gelistet zu werden. Gelistet heißt, dass sie aufgenommen werden auf die Transplantationsliste, korrekt, um es nochmal zu erklären. Korrekt. Mhm, ja. Laura stand also nicht drauf. Wäre an einem der Tage, in denen sie im Koma lag, transportfähig gewesen, hätte in, rein theoretisch jetzt in so einem Zentrum aufgenommen werden können, auch hat man mir durch die Blume zu verstehen gegeben, obwohl sie nicht gelistet war, wenn sie körperlich in der Lage gewesen wäre, so eine Operation überhaupt zu bestehen. Und also, das hat sie leider, das ist ihre eigene Schusseligkeit und meine vielleicht auch, weil ich nicht genug Druck gemacht habe, das hat sie versäumt. Sie hat also Gewicht, das ging so halbwegs, das wäre irgendwie wahrscheinlich machbar gewesen, aber was sie zum Beispiel gar nicht hatte, war ein Muskelaufbau im Brustbereich. Ah, ja. Der zwingend notwendig ist, damit die neue Lunge halt arbeiten kann. Bettina, wie hast du das Sterben oder das Versterben deiner Tochter denn gerade erlebt? Sehr ruhig. Sie ist sehr, sehr ruhig gestorben. Sie hat nicht gekämpft. Sie brauchte ihre Zeit einfach, um zu gehen. Mhm. Es ging ihr also zwischenzeitlich Sonntag schon mal relativ schlecht. Da haben schon mal viele Verwandte von ihr Abschied genommen. Montag haben einige Freunde von ihr Abschied genommen, heute die restlichen Freunde, die kommen konnten aufgrund der Entfernung. Mhm. Laura hatte also sehr viele Freunde auch, teilweise übers Internet, teilweise Leute, die selber Mukoviszidose haben noch. Ja. Die haben also Anfang des Jahres auch eine Freundin verloren, die die gleiche Krankheit hatte nach einer Transplantation. Wenn du jetzt so sagst, dass du das sehr gefasst aufnimmst, weil es es war ihr Weg, weil es ihr Weg war, weil es für sie der richtige Schritt war. Wenn wir beide uns jetzt gleich verabschieden werden, meinst du, dass du eine ganz normale Nacht verbringen kannst? Oder, also, ich werde eine ruhige Nacht haben, ja. Das heißt, du wirst auch schlafen gehen? Ich werde schlafen gehen und ich werde auch schlafen können, ja, weil ich genau weiß, dass es für sie der beste und der richtige Weg war. Mhm. Und weil ich hoffe, dass das ganz, ganz vielen anderen klar ist, die halt alle miteinander kommunizieren. Ich schätze mal, dass ein ganz großer Teil von denen auch zu Lauras Feier kommen wird. Da gehe ich davon aus, dass sich das rumspricht, dass die also im Hinterkopf immer haben, meine Güte, das will ich nicht. Ich will da nie so liegen, wie Laura da lag. Ich will nicht künstlich beatmet werden. Ich will kein Gerät zwischen meinen Beinen haben, das mein Blut wäscht. Ich will dies nicht, ich will das nicht, ich will jenes nicht. Ich will leben und ich setze alles daran, dass ich lebe. Ja, du sagtest vorhin, wir, das heißt Laura und du, ihr beide glaubt oder sie hat geglaubt an Wiedergeburt. Richtig. Wie stellst du dir das vor, dass sie jetzt, nachdem sie verstorben ist, schon direkt wieder übergeht in den... Nein, sie wird jetzt eine riesige Party feiern, eine unendliche, niemals endende. Ich habe ihr also heute Nacht gesagt, wenn sie keinen Bock mehr auf Party hat und Pause braucht, dann soll sie zu uns kommen auf die Erde, soll uns ein bisschen begleiten und dann geht sie wieder. Und irgendwann, wenn ihre Seele gebraucht wird, dann wird sie wiedergeboren werden. Das ist das, was ich ganz, ganz tief und fest glaube. Ja, das ist auch gut. Das ist unser Weg, das ist der Weg, den wir alle gehen. Wir sind alle schon zigmal auf dieser Erde gewesen. Ja. Und das wird auch immer so weitergehen. Das ist ein ewiger Kreislauf. Ja. Bettina, ich gucke auf die Uhr, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ich weiß. Ich finde deine Haltung bewundernswert. Und finde auch richtig, wie du dich verhältst. Das muss ich schon sagen. Ja, das mag für ganz, ganz viele Leute wird das wahnsinnig kalt rüberkommen. Ja, nein, du hast es aber verständlich gemacht. Möchtest du, dass wir dich nochmal kurz zurückrufen? Das könnt ihr gerne machen. Okay, ja. Dann machen wir das jetzt gleich. Alles klar. Liebe Tina, tschüss. Okay, danke, ciao. In der Technik Mandy Pittmann, Henrik Hage. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin, tschüss.